dir ein Schloss, so wie im Märchen. Da wohn ich mit dir, dann ganz allein. Ich bau dir ein Schloss, wenn ich eins groß bin. Schloss, du wirst schon sehen.